WDR 3 Open. Hörspiel. Mit Thomas Guntermann herzlich willkommen. Es ist eine unerhörte Geschichte. Der gefühlte Reflex ist Empörung, aber auch Aufklärung oder Rechenschaft. Was Ihnen hier in diesem zweisprachigen Hörspiel von Mark Ravenhill zu Ohren kommt, legt die Eindeutigkeit allerdings in Fetzen. Heiligt der Zweck die Mittel oder sind sie Mittel zum Zweck? Allein durch die Kraft der Sprachen, ihrer Sprecher sowie den sezierenden Einsatz der Erzählperspektiven erahnen wir, was geschehen sein könnte. Gemütlich ist das nicht, fesselnd ist es allemal. Mark Ravenhill gehört zu den prägendsten und populärsten Dramatikern des zeitgenössischen britischen Theaters. Er spricht in dieser zweisprachigen Monologfassung die englische Version selbst. Sein Gegenpart wird gespielt von Angela Winkler. Das Experiment von Mark Ravenhill. Zweisprachige Fassung aus dem Englischen von Corinna Brocher. Bitte, Gott. Hilf, dass ich mich erinnere. Das Bitte, war, Gott, hilf, dass ich mich erinnere. Glaube ich. Das war, glaube ich. Vor langer Zeit. Vor langer Zeit. Und ich erinnere mich, ich lebte. Ich erinnere mich. Mit meinem Partner in einem schlichten Haus. Ich lebte mit meinem Partner. Und ich meine. In einem schlichten Haus. Vielleicht. Und ich meine... Ihr Gesicht? Vielleicht. Waren Sie einer unserer Nachbarn? Ihr Gesicht. Und wir waren sehr glücklich in dem großen alten waren Haus. Waren Sie einer sehr. Unserer Nachbarn? Weil wir Kinder hatten. Und wir waren sehr glücklich Von jedem in dem großen eins. Alten Haus. Ein perfektes Paar. Sehr. Ein ganz besonderes, einzigartiges, wunderbares Kind. This was, I suppose, a long time ago, and I remember I lived in a modest house with my partner. And I think maybe your face, you were one of our neighbours, and we were very happy in that big old house, very, because we had children, one of each, a perfect pair, a very special and unique, wonderful child. And I remember, yes, it was us. It was, in our great big manor house. One time it was, I remember. We ran the tests on the children because, you see, we sort of knew that one day one of the children would grow up to have an incurable disease, an as yet incurable disease. So what we, my partner, decided and I followed, we decided together. What we decided to do was to experiment on the children. Because then we'd find a cure when the time came. We'd find a cure for the child's later ailment. And we were, if I remember, very thorough about this, very organized, mostly organized. An organized chaos. Und ich erinnere mich. Ja. Das waren wir. Das war einmal. Das war, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir haben die Tests an den Kindern durchgeführt. Weil, verstehen Sie, wir wussten irgendwie, dass eines Tages eines der Kinder als Erwachsene eine unheilbare Krankheit haben würde. Eine bislang unheilbare Krankheit. Also haben wir, mein Partner entschied und ich war einverstanden, wir entschieden, dass wir mit den Kindern experimentieren würden. Weil wir dann, wenn es soweit war, das Mittel hätten, wenn der Zeitpunkt käme. Wir würden das Mittel finden für die spätere Heilung des Kindes. Also gingen wir, soweit ich mich erinnere, sehr gründlich vor, sehr organisiert. Vor allem organisiert. Organisiertes Chaos. And we would infect the child, the children, with little drops of viruses or inject little cells of cancer and we, you know, through the bars of the cage. The cage was in a film. I saw the cage in a film, a documentary or a horror. Or there was a cage in the fairy story. My grandmother told me on the train journey that time to... Und wir infizierten das Kind, die Kinder mit Virentröpfchen oder injizierten winzige Krebszellen. Und wir, wissen Sie, durch die Stäbe des Käfigs. Der Käfig war in einem Film, ich sah den Käfig in einem Film, einem Dokumentarfilm oder einem Horror. Einem Horror. Oder es gab einen Käfig in dem Märchen, das meine Großmutter mir erzählte. Auf der Bahnfahrt damals nach also gab es keinen. Kann sein, es gab keinen Käfig. So there wasn't, maybe there wasn't, no cage. Because the child had a lovely room. The best room in that cramped little house. Stars that glowed on the ceiling, wallpaper of princesses, rug of a map of an imaginary world. But because my partner had an incurable illness, it wasn't curable at the time. That's when my partner decided to run the tests on the children. My partner told me on a rainy, hot winter night afternoon as we made breakfast lying on the sun deck, and he was over there. And my partner told me, I have an incurable illness, and what we must do is run tests on the children so that we can find the new medicine to save me. And I can't remember, I was totally opposed. I understood immediately. I was dumbstruck, I didn't know what to do. This didn't happen to me. This happened to another person living with another partner in another. This happened to you. This happened to a person I saw in a documentary once. So I went along with it. Das Kind hatte nämlich ein wunderschönes Zimmer. Das beste Zimmer in dem engen kleinen Haus. An der Decke funkelten Sterne, Tapeten mit Prinzessinnen drauf. Ein Teppich mit der Karte, eine Fantasiewelt. Aber weil mein Partner eine unheilbare Krankheit hatte. Sie war damals nicht heilbar. Da hat mein Partner entschieden, die Tests an den Kindern durchzuführen. Mein Partner sagte mir an einem verregneten, heißen Winterabendnachmittag, als wir beim Frühstück auf dem Sonnendeck lagen und er stand da drüben und mein Partner sagte mir, ich habe eine unheilbare Krankheit und deshalb müssen wir an den Kindern Tests durchführen, damit wir das neue Medikament finden, das mich rettet. Und ich erinnere mich nicht mehr. Ich war absolut dagegen. Ich verstand sofort. Ich war sprachlos, wusste nicht, was ich tun sollte. Das ist nicht mir passiert, das war ein anderer Mensch. Ein anderer Mensch lebte mit einem anderen Partner in einer anderen... Das ist dir passiert. Das passierte einmal... einem Menschen, den ich mal in einem Dokumentarfilm gesehen habe. Also stimmte ich zu. I remember. I strapped the child to the bed. I was very kind. I was very soothing. I loved my child, but I loved my partner. We had to find a cure. Ich erinnere mich. Ich schnallte das Kind ans Bett. Ich war ganz sanft. Ich beruhigte es, ich liebte mein Kind, aber ich liebte auch meinen Partner. Wir mussten ein Mittel finden. What you do to get through something like that, when you know it's for the greater good, what you do is you numb your feelings, you cut out your heart, you cut it. I don't remember anything about the tests beginning. Just suddenly you're there and your partner has strapped the child to the bed and is injecting the child with tiny drops of viruses and cancers. And I can't remember anything about it. I remember the children slept through the worst of it. I was sleeping all the time. Was man tun muss, um so etwas durchzustehen wie das, wenn man weiß, es geht um ein höheres Gut. Was man tut, ist, man betäubt seine Gefühle. Man schneidet sich das Herz raus. Man schneidet es. Ich habe keine Erinnerung an den Anfang der Tests. Plötzlich ist man mitten dabei und dein Partner hat das Kind am Bett festgeschnallt und injiziert dem Kind winzige Tropfen von Viren und Krebszellen. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich erinnere mich, das Schlimmste haben die Kinder verschlafen. Ich schlief die ganze Zeit. And I remember waking up and I said to my partner, the most awful thing is happening next door. The couple next door are experimenting on their children so they can find a cure. And my partner said, that sort of thing goes on. Of course I know it goes on, but a long way, a long time ago. But I was so sure, and I took a, I think if I remember, it was the new video camera, and I climbed over the fence and into our neighbor's garden. I was, you know, it was probably after 2, 3, 6 months, years of this. After a while, you imagine this was you, imagine you're me. After a while, you just have to know if this is a real thing, you just have to have something on record. So I remember the Christmas lights were still up, and in the baking heat I'm making my way up the stairs in that big house. It was the shed door. I think I remember the child's voice from behind the... Father! Father! The needle is sharp! Mother, mother! Cut out your heart! Which I remember in verse. Which can't be, but it must be. There wasn't any. There can't have been, but there in my head. Verse. Father, father, cut out the heart. Mother, mother, the needle is. And I pulled open the door, swung open, and through the eye of the camera, I saw my partner, neighbor, injecting the child, strapped to the bed and sleeping. And I remember calling out, Dear God! What is this? Has it come to this? Are we animals? We who are God's creation? We who are so close to the angels? We who are reason and imagination? Is this what we're doing with all that God has given us, these tests, these experiments? I wish I'd said that. Und ich erinnere mich, dass ich aufwachte und zu meinem Partner sagte, nebenan passiert etwas ganz Grauenvolles. Das Paar nebenan experimentiert mit seinen Kindern, damit sie ein Heilmittel finden. Und mein Partner sagte, klar, sowas passiert, weiß ich, es passiert, aber weit weg, vor langer Zeit. Aber ich war mir so sicher und ich nahm eine, glaube ich, soweit ich erinnere, es war die neue Videokamera und ich kletterte über den Zaun in den Nachbargarten. Ich ging, wissen Sie, das war vermutlich 2, 3, 6 Monate, Jahre danach. Nach einer Weile muss man, stellen Sie sich vor, Sie wären das. Stellen Sie sich vor, Sie sind ich. Nach einer Weile muss man einfach wissen, ob das wirklich passiert. Man braucht Beweise. Also ich erinnere mich, dass die Weihnachtsbeleuchtung noch hing und in der Gluthitze gehe ich in dem riesigen Haus die Treppe hoch. Es war die Tür vom Schuppen. Ich erinnere mich, glaube ich, an die Kinderstimme hinter der Vater, Vater, die Nadel macht Schmerz. Mutter, Mutter, schneid raus dein Herz. Es reimt sich in meiner Erinnerung, was aber nicht sein kann. Das muss... Es gab keinen, das kann sich nicht. Aber hier in meinem Kopf reimt es sich. Vater, Vater, schneid raus das Herz. Mutter, Mutter, die Nadel macht. Und ich zog, drückte auf, die Tür schwang auf und durch das Auge der Kamera sah ich, wie mein Partner, Nachbar, das Kind injizierte, ans Bett gefesselt und schlafend. Und ich erinnere mich, ich rief, ich, lieber Gott, was ist das? Sind wir so tief gesunken? Sind wir Tiere? Wir, die wir Gottes Geschöpfe sind, wir den Engeln so nah, wir die Verkörperung von Vernunft und Fantasie, tun wir das mit all dem, was Gott uns gegeben hat? Diese Tests, diese Experimente? Ich wünschte, ich hätte das gesagt. When I go back in my head, when I tell the story to myself or to you, that's what I wish. I wish we were God's creation, those words. But I remember, I just remember screaming cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, over and over, and because, of course, I didn't. That's right. I remember now, I remember. The order was muddled, it didn't happen. We lived in a modest manor house long ago, and I suppose I must have had my suspicions, because why else? I don't think of any other reason why I'd be pushing open the door with the video camera in my time, but I didn't. Yes, I didn't know anything about the... That's it. I didn't know anything about the experiments or the reasons for the experiments until then. Wenn ich in meinem Kopf dahin zurückspule, wenn ich mir die Geschichte erzähle oder Ihnen, ich wünschte, ich hätte wir, die wir Gottes Geschöpfe sind. Ich wünschte diese Worte. Aber ich erinnere mich. Ich weiß nur, dass ich schrie, Idiot, Idiot, Idiot, Idiot, Idiot, wieder und wieder und... Weil natürlich, ich hab nicht... Genau, jetzt erinnere ich mich. Richtig, die Reihenfolge war durcheinander, das passierte nicht. Wir lebten in einem schlichten Herrenhaus vor langer Zeit und ich nehme an, ich hatte wohl so meinen Verdacht. Denn weshalb hätte ich sonst... Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, weshalb ich damals die Tür mit der Videokamera aufgestoßen hätte. Aber ich habe ihn nicht. Ich wusste nichts von den... Genau. Ich wusste nichts von den Experimenten oder den Gründen für die Experimente. Bis dann... Ich wusste überhaupt gar nichts. Ich wusste nichts und deshalb reagierte ich so. Idiot. Und da setzte mich mein Partner auf den Liegestuhl, wie ich da stand mit dem Wodka in der Hand. Der Tee war kalt und das Wetter war heißer Regen. Und mein Partner erklärte mir, die nebenan haben eine bislang unheilbare Krankheit. Deshalb müssen wir mit deinem Kind experimentieren, damit wir ein Mittel finden. Unsere Kinder leiden vielleicht ein wenig, das gebe ich zu, aber auf die Art wird ein Heilmittel entdeckt für die Krankheit nebenan. Und in meiner Erinnerung hat's mir mein Partner da erzählt, weil ich noch die Videokamera in der Hand hatte. Das muss nämlich gewesen sein, bevor die Videokamera gestohlen wurde. Aber das war eine andere Videokamera. Und ich erinnere mich also, dass ich den Experimenten zustimmte. So hat mein Partner mich überzeugt, den Experimenten zuzustimmen. war einmal ein Mensch, der Experimenten an Kindern zustimmte, wenn dadurch ein Heilmittel gefunden würde. Und ich weiß noch, mein Nachbar war wütend. Wann sieht das? Waren Sie das? Vielleicht waren Sie das. Sie waren sarkastisch, höhnisch, spöttisch aufgebracht. Verständnisvoll. Ihr Partner macht das große Geld, weil er Aktien einer Firma besitzt, die mit Kindern experimentiert. Und ich erinnere mich, ich sagte Ihnen, um eine unheilbare Krankheit zu verhindern. Und Sie, erinnere ich mich, haben sich dann verzogen. I knew nothing at all. I knew nothing at all. I knew nothing and that's why I reacted. And that's why I reacted so cunt. And that's when my partner sat me down on the lounger standing there with the vodka in my hand. The tea was cold and the weather was hot rain. And my partner explained to me. Next door, they have an as-yet incurable disease. So what we must do is experiment on your child so we can find a cure. Our children may suffer a little, I grant you, but it will find a cure for the disease next door. And that's what I remember my partner telling me, because I still have the video camera in my hand, because this must have been before the video camera was stolen, but that was another video camera. And so... I remember. And so I agreed to the experiments. That's how my partner made me agree to the experiments. There was once a person that's who how agreed my partner to made experiments me agree on to children experiments. If it would find a cure. There was once a person who agreed to experiments on and children. And I remember my neighbor was angry. Was it you? Maybe it was you. And I remember my neighbour was angry. Was it you? Were sarcastic, maybe mocking, was teasing, you. Furious, understanding. You were sarcastic, mocking, teasing, furious, understanding. Your partner makes his money from shares in a company. Your partner makes his money from shares in a company that experiments and on children. And I remember I told you. To prevent an incurable disease. And to you prevent an incurable disease. Then. And you, I remember, you backed off then. And this child is... Look at this child. This child is so damaged. It has no memory. There is no past or future for this child. This child has no moral sense. This child could not tell you this is right, this is wrong. This child has no empathy. This child cannot feel anything that others feel. Can we really say that it is wrong to experiment on this child? I would not call this child an animal because, quite honestly, that would be degrading to the animal. Dieses Kind ist. Sieh dir dieses Kind an. Dieses Kind ist so schwer beschädigt. Es hat kein Gedächtnis. Es kennt weder Vergangenheit noch Zukunft. Dieses Kind hat kein moralisches Empfinden. Dieses Kind könnte Ihnen nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Dieses Kind hat kein Mitgefühl. Dieses Kind kann nichts von dem fühlen, was andere fühlen. Können wir wirklich sagen, es sei falsch, mit diesem Kind zu experimentieren? Ich würde dieses Kind nicht als Tier bezeichnen, weil, ganz ehrlich, das wäre eine Beleidigung für das Tier. I'm in the room. The room is squalid and there's pizza boxes, beer cans, and I'm looking at my twin brother. And his skin is hard, red, dry, blistered. It's over his hands and it's starting to cover his face. And I'm looking at him sitting on the bed. And I think he hates me for my clothes and my smooth skin. And my twin asks me, don't you remember? Don't you remember what he did to us? How he woke us up at night and he put on our pajamas and he took us down the stairs. Do you remember that? Maybe. And how he took us to the cupboard under the stairs, and how it was dark under the stairs, and how you could hear the other children crying in there too. Possibly. And how the train pulled in under the stairs, and we all got into the train, and how it went to the mountains, and how he liked us because we were twins, do you remember? A little bit. And we never saw the other children again. They were washed away, and he took us into his special room, and he did the experiments on us. Do you remember that? I'm not sure. And one day he cried. He cried so much, and he said, "Humanity has ended. Soon the last human will go, but that's all right. Because I'm going to make new humans. You see, that's why I'm doing experiments on you. So that when the time comes, there'll be a new human race, and they'll all be made from your cells, if only I can get the experiment right. Do you see?" And he stopped crying, and there was a big smile on his face. Do you remember that? You must. Big smile on his face, remember that? And I said, "No. None of that happened. You need help. You need to be sorted. It didn't happen. Humanity didn't die. Open the curtains. Look outside. There's a whole human race out there. They're not us. They weren't made in a room by experimenting on us. Each one is unique and individual. And why did you make that up?" And my twin says to me, "You're the one who makes things up. I'm the one who tells the truth. You're the one who makes things up. I'm the one who tells the truth." Ich bin in dem Zimmer. Das Zimmer ist schmutzig. Pizzakarton, Bierdosen. Und ich schaue meinen Zwillingsbruder an. Und seine Haut ist hart und trocken, rot, voller Blasen. Überall an seinen Händen bedecken schon fast sein Gesicht. Und ich schaue ihn an, wie er auf dem Bett sitzt. Und ich glaube, dass er mich hasst. Wegen meiner Kleider und meiner glatten Haut. Und mein Zwilling fragt mich: "Erinnerst du dich nicht? Weißt du nicht mehr, was sie uns angetan haben? Wie er uns nachts aufweckte und uns Schlafanzüge anzog und uns die Treppen hinunterbrachte. Erinnerst du dich nicht mehr daran?" "Vielleicht. Und wie sie uns zu dem Schrank unter der Treppe brachten und wie dunkel es unter der Treppe war und wie man da drin auch die anderen Kinder weinen hören konnte. Kann sein. Und wie der Zug unter der Treppe einfuhr und wie wir alle in den Zug stiegen. Und wie es in die Berge ging. Und wie er uns mochte, weil wir Zwillinge waren. Erinnerst du dich? Ganz vage. Und wir haben die anderen Kinder nie wieder gesehen. Sie wurden fortgespült. Aber uns nahm er in sein besonderes Zimmer. Und er machte die Experimente mit uns. Erinnerst du dich daran? Ich weiß nicht genau. Und eines Tages weinte er, weinte so sehr, und er sagte, es ist vorbei mit der Menschheit. Bald ist der letzte Mensch weg. Aber das ist nicht schlimm, weil ich neue Menschen machen werde. Damit es, wenn die Zeit kommt, eine neue menschliche Rasse gibt. Und sie werden alle aus euren Zellen bestehen, wenn mir nur das Experiment gelingt. Versteht ihr? Und er hörte auf zu weinen. Und ein breites Lächeln war auf seinem Gesicht. Erinnerst du dich daran? Du musst breites Lächeln auf seinem Gesicht. Weißt du noch? Und ich sagte, nein, das ist alles gar nicht passiert. Du brauchst Hilfe. Du bist nicht ganz richtig. Es ist nicht passiert. Die Menschheit ist nicht gestorben. Zieh die Vorhänge auf. Schau raus. Schau raus. Da draußen lebt eine ganze menschliche Rasse. Die sind nicht wir. Die wurden nicht in einem Zimmer mit Experimenten an uns gemacht. Jeder ist einzigartig. Und individuell. Und? Warum hast du dir das ausgedacht? Und mein Zwilling sagt zu mir, du bist derjenige, der sich Dinge ausdenkt. Ich bin derjenige, der die Wahrheit sagt. Du bist derjenige, der sich Dinge ausdenkt. Ich bin derjenige, der die Wahrheit sagt. And I remember after 3-10 years, the child grew too big for that room for the shed, and I remember the children growing absolutely big and enormous. And I said to my partner, the experiments on the children have ended. And it was my partner who told me, the experiments on the children have ended. We saw it, I'm pretty sure, on the news first. The experiments on the children have ended. Somewhere else, somebody else had found a cure by experimenting on... I forget. Don't remember. I remember so clearly rushing up the grand stairs in the grand hall of the manor house, only of course they weren't there at the time. I ran into my partner's office in the city and I said, they found, we've discovered there's a cure, antidote, and the children's neighbours' lives is saved. You're going to live, my darling, and here's the first pill. And I remember thinking that you were going to live forever. Und ich erinnere mich, wie nach 3-10 Jahren das Kind zu groß wurde für das Zimmer, für den Schuppen, für den... Ich erinnere mich, die Kinder wuchsen ins absolut Riesenhafte. Und ich sagte zu meinem Partner, die Experimente mit den Kindern sind vorbei. Und es war mein Partner, der mir sagte, die Experimente mit den Kindern sind vorbei. Wir sahen es, ich bin ziemlich sicher, zuerst in den Nachrichten. Die Experimente mit den Kindern sind vorbei. Irgendwo anders hatte irgendwer anderes ein Heilmittel gefunden. Durch Experimente mit vergessen. Keine Erinnerung mehr. Keine Erinnerung mehr. Keine Erinnerung mehr. Ich erinnere mich so klar, wie ich die große Treppe in der Haupthalle vom Herrenhaus hinaufrannte. Nur gab es die damals natürlich noch gar nicht. Ich rannte ins Büro meines Partners in der City und ich sagte, Sie haben es gefunden, wir haben es entdeckt. Es gibt ein Heilmittel, ein Gegengift. Und das Leben der Nachbarskinder ist gerettet. Du wirst leben, mein Liebling. Und hier ist die erste Tablette. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, du wirst ewig leben. Neulich, der Tag war wunderschön gewesen. Wir kamen vom Einkaufszentrum, wo wir einen weiteren Sieg gefeiert hatten. Und wir nahmen den Bus nach Hause. Es war so schön, weil alle so glücklich waren über den Sieg. Und sie haben alle gelächelt und sich gegenseitig gratuliert. Und sich gegenseitig gratuliert. Und eine große Schwarze zog mich an ihren Busen. Eine große Schwarze zog mich an ihren Busen und hielt mich einfach und sagte, ein weiterer Sieg, Halleluja. Ein weiterer Sieg, Halleluja. Halleluja. Und wir kamen heim. Und wir kamen heim und ich wollte auf dem Balkon, und ich wollte auf dem Balkon anstoßen. Als mein Partner sagte, ich habe sie wiedergesehen. Ich wollte meinen Partner schlagen und ihm sagen, halt's Maul. Aber ich bin gut erzogen, also sagte ich, ja? Ja. Und mein Partner, und mein sagte, Partner sagte, die zwei kleinen Jungs. Es war zuerst der Lärm, weil sie laut riefen, Vater, Vater, die Nadel macht Schmerz. Aber dann sah ich sie am Fußende vom Bett, zwei Körper, aber dann hier, sah ich und sie am Fußende hier verbunden, Bett. Zwei aber zwei eins, Körper. Und sie war nackt, und hier überall waren Einstiche. Aber hier und hier überall hier kleine Schnitte. Verbunden. Und ihre Augen und ihre zwei Zähne waren herausgerissen. Aber eins. Und sie waren nackt. Haben sie uns so geschaffen? Sind das wir? Und hier überall waren Einstichwunden. Haben Sie diese Tests und hier gemacht? Diese kleine Schnitte. Experimente, damit wir? Was, wenn wir keine Menschen sind? Und ihre Augen. Ihre Zähne waren herausgerissen und... Haben Sie uns so geschaffen? Sind das wir? Haben Sie diese Tests gemacht? Diese Experimente, damit wir... Was, wenn wir keine Menschen sind? Wir sind alle keine wirklichen Menschen mehr. Sondern wir wurden alle einfach von dem Mann gemacht, der in diese Jungen schnitt. In einem Schuppen, in der... Und ich sagte, schau, die Sonne geht unter, es ist wunderschön, es ist wunderschön. Und dieser Trink schmeckt köstlich, also lass uns einfach, ja? Ich werde diesen Partner verlassen. Nichts hält ewig. Aber solange wir nicht über die Experimente sprechen, bleiben uns ein paar Jahre. Und das ist schön. The other day, It had been a beautiful day. We'd been up to the shopping centre because we'd been celebrating another victory, and we got the bus home, and it was so lovely because everybody was happy about the victory and they were all smiling and congratulating each other, and a big black lady pulled me into her bosom and just held me and said, "Another victory, praise be, praise be." And we got home and I was making us a drink to have on the balcony when my partner said, "I saw them again." And I wanted to hit my partner and tell my partner to shut it, but I'm better educated than that. So I said, "Yes." And my partner said, "The two little boys." It was the noise at first, because they were calling out, "Father, father, the needle is sharp." But then I saw them at the end of the bed. Two bodies, but joined here and here. Two but one. And they were naked. And there were injection marks all over here, and little cuts all over here. And their eyes and their teeth had been pulled, and... Is this how they made us? Is this who we are? Did they do these tests, these experiments, so we can... What if we're not humans? None of us are real humans anymore. But we're all just made by the man who cut at those boys in the shed in the... And I said, "Look, the sun is setting, it's very beautiful. And this drink tastes lovely. So let's just..." "Yes?" "I won't be with this partner. Nothing lasts forever. But as long as we don't talk about the experiments, we'll have a few years. And that's lovely." Das Experiment von Mark Ravenhill, zweisprachige Fassung aus dem Englischen von Corinna Brocher. Mit Angela Winkler und Mark Ravenhill. Komposition Nick Paul. Ton und Technik Alexander Brennecke, Thomas Monnerjahn, Eugenie Kleesattel und Gunda Herke. Regieassistenz Matthias Caro. Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011. Das war WDR 3 Open am Freitag mit einer Annäherung an ein unerhörtes Experiment.